13. Wer der historischen Übersicht und der exakten Forschung bedarf, um zu erkennen, wie es das Judentum war, das die Methoden, Praktiken und den ganzen technischen Apparat des heutigen Bank- und Wirtschaftslebens ersonnen und eingeführt hat, sei neben Sombarts Buch »Die Juden und das Wirtschaftsleben« auf Roderich Stoltheims »Rätsel des jüdischen Erfolges« hin verwiesen. Der Erkenntniskritiker freilich, dem die so abgründig verschiedenen Geistesstrukturen der fassenden und der beweglichen Veranlagung vor Augen stehen, bedarf keiner historischen und banktechnischen Beweise. Einer der beliebtesten Einwände gegen die Schuld des Judentums an der kapitalistischen Weltwirtschaft ist einerseits die nachweisbare trostlose Armut weitaus des größten Teiles der jüdischen Bevölkerung, andererseits die Tatsache, dass unter den großen und größten Vermögen Amerikas die Juden nicht vertreten sind. Während nun aber zur Erklärung des Umstandes, dass die Milliardäre Amerikas nicht zur jüdischen Rasse gehören, vollauf ausreichend erscheint, dass bei einem vom Beweglichen infizierten fassenden Geist offenbar zu den neu erworbenen Fähigkeiten der Beweglichkeit in der Zähigkeit, Rücksichtslosigkeit und unerschrockenen Zielstrebigkeit angeborener Erbkräfte jenes Plus hinzukommt, welches dem verjudeten Ariertum wohl im Wirtschaftskampfe Amerikas eine Überlegenheit selbst über den jüdischen Erfinder aller beweglichen Praktiken und Kniffe gewährleistet, so ist gerade für denjenigen, der mit uns das Wesen der geistigen Beweglichkeit wahrhaftig erfassen lernte, höchst selbstverständlich, dass diese, so sie nichts Bewegbares vorfinden, ihren unglückseligen Eigner der bittersten Armut preisgeben muss. Schon bei dieser Erwägung wird es jedermann klar, dass, um ein irgend gedeihliches Wirtschaftsleben herbeizuführen, zwischen fassendem und beweglichem Geist eine ganz bestimmte Proportion herrschen muss, vergleichbar einer Lösung, in der, sobald sie gesättigt ist, nicht mehr Lösbares unweigerlich auf den Grund sinken, also zugrunde gehen muss. Und während wir unser Gesetz von der gesättigten Lösung beweglichen Geistes im fassenden Grundelemente späterhin noch des Näheren zu betrachten haben werden, ist es gerade diese über alles bekannte Maß hinausreichende Armut der Ostjuden dort, wo sie in Massen beisammenleben, falls unsere Erkenntnis noch irgendeines Beweises bedürfte, eine der gewichtigsten und unwiderleglichsten Tatsachen zur Einsicht in jene so seltsame, zähe und unveränderliche Grundstruktur der jüdischen Rasse. Wer aber hier in dem Umstande, dass die Juden des Ostens alle Handwerke ausüben, ein Gegenargument gegen solche Unveränderlichkeit erblickt, dem sei entgegengehalten, dass vorübergehend durch die Not aufgezwungene Beschäftigung nichts mit dem der eingeborenen artgemäßen Berufe zu schaffen hat. Um hier psychologischen Einblick in das wahre Wesen solch eines jüdischen Handwerkers zu gewinnen, sei auf das wenig bekannte, aber in diesem Zusammenhang äußerst bedeutungsreiche Büchlein »Der Weg meines Lebens – Erinnerungen eines ehemaligen Chassiden« von Josef R. Ehrlich hingewiesen, in welchem auf das Deutlichste zu erkennen ist, wie das Handwerk dem Ghetto-Juden nie Lebensinhalt, nie wahrer Beruf, nie wünschenswerte Erfüllung bedeutet. Denn da der Verfasser von seinem Adoptivvater, der selbst das Schusterhandwerk betreibt, angetroffen wird, wie er mit Hingabe und Freudigkeit die Hantierungen der Gesellen am Schuhleder auszuführen versucht, da ergießt sich eine Flut von Verwünschungen über den Knaben, dass er ihm die Schande machen wolle, statt Bibel und Talmud zu studieren, am Ende gar Schuster zu werden. Erstrebenswerter Beruf ist und bleibt dem in seinem Wesen noch völlig unverfälschten Ostjuden nun einmal die Beweglichkeit des Geistes, die sich in dem trostlosen talmudischen Gedenke seiner Weisen ebenso bekundet wie in der schnellen und schlauen Geldgewahrung, die seinesgleichen zur Beherrschung der durch ihn gewandelten europäischen Wirtschaftsordnung prädestinierte. Um aber völlig zu begreifen, dass der Jude, und nur er es ist, der durch die Beweglichmachung aller Werte, Sätze auf Häuser, Grundstücke, Verwandlung persönlichen Betriebes in Aktiengesellschaften, Bankkredite, Valutaschwankungen, Staatsanleitungen und so weiter, das heutige Wirtschaftsleben erfunden hat, diene die unwiderlegliche Tatsache, dass der Arier in all diesen Dingen vollständig ahnungslos ist, sie nur als ein von außen andringendes mühselig erlernt, sie niemals wirklich beherrscht und die Überlegenheit des Juden auf diesem Gebiete jahrhundertelang dadurch anerkannte, dass seine Fürsten ihm die Finanzierung ihrer Staaten sehr zum Schaden und Unheile derselben gedankenlos überantworteten. Denn ungeheure Gedankenlosigkeit, ja vielleicht ein in der Zukunft nie mehr wieder gutzumachender Fehler und Grundirrtum fassenden Geistes allen Wirtschaftsfragen gegenüber, war und ist es, dass er, seine mangelnde Begabung nach dieser Richtung hin erkennend, das Wirtschaftsleben den Juden zur Gestaltung und Verwaltung wehrlos überantwortete, statt einzusehen, dass derart ein ihm völlig unverständliches und der jüdischen Vergewaltigung angepasstes Wirtschaftsleben ihn aufgezwungen und seine Machtbereiche für alle Zeiten entrissen worden war. Statt also einzusehen, dass der Jude ihm eine Geldwirtschaft, einen Warenverkehr, einen Finanzhaushalt aufhalse, der seiner Art nicht gemäß ihm auf ewig unverständlich und unzugänglich würde, war er töricht und verblendet genug, eben infolge seiner Verständnislosigkeit die Regelungen all dieser Angelegenheiten dem Juden widerstandslos preiszugeben. Ja, wer tiefere Einsicht in die menschliche Seele besitzt, wird sogar immer wieder zu allen Jahrhunderten das drollige Phänomen beobachten, wie die Päpste, Bischöfe und Fürsten ihrem Juden ihre Finanzgeschäfte mit jenem Vertrauen und jener Sorglosigkeit überantworteten, die der genusssüchtige und denkfaule Gebieter bekundet, der aus Bequemlichkeit seinem Knechte Befugnisse einräumt, die ihn der lästigen Pflicht entheben, sich mit langweiligen und ihn seiner Lustbarkeit unbehaglich entziehenden Aufgaben einzulassen.